Erfurter interreligiöse Dialog auf Radio Frei. Erfurtski međureligiozni dialog na Radio Frei. Dialog de nav olan de leser Radio Frei. Đối thoại liên tôn giáo Erfurt trên Radio Frei. Sechs Wochen waren sie unterwegs. Etwa 100 Asylsuchende, Geflüchtete, undokumentierte Migrantinnen und Migranten und zahlreiche Unterstützerinnen liefen seit Mitte Mai den Marsch der Freiheit von Straßburg nach Brüssel. Hierbei überquerten sie drei europäische Grenzen und demonstrierten gegen die Migration- und Flüchtlingspolitik der EU. Um die aktuellen Geschehnisse und die Aktionen gegen die europäische Migrations- und Asylpolitik soll es in der nächsten Stunde hier auf Radio Frei gehen. Herzlich willkommen zu der Juli-Ausgabe des projektbegleitenden Magazins des EED. Während des Protestmarsches hat Radio Frei immer wieder Interviews mit Menschen vor Ort zur aktuellen Situation geführt. Ausschnitte daraus wird es hier gleich geben. Aber der Protestmarsch ist nicht der Beginn dieser Bewegung. Allein in Deutschland kommt es schon seit 2 Jahren zu großflächigen Protesten. Einen guten Überblick bietet Asta Radio, ein selbstorganisiertes Internetradio, welches Menschen in politischen, emanzipativen Kämpfen eine Stimme geben will. Am 2. Juli brachten sie diesen Beitrag in einer Sendung zu den Flüchtlingsprotesten in Berlin. Er ist in Englisch, aber ich werde ihn danach kurz auf Deutsch zusammenfassen. Freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement now. The movement of protesting refugees is getting bigger, as also the repressive politics of the European Union are growing. The borders are getting even harder to cross. The European border agency Frontex is still going on with their deadly business in the Mediterranean Sea and also now at the borders from Turkey to Greece and Bulgaristan. There are camps all over Europe made for refugees to stay there, isolated from the other people. The Dublin II Convention is still preventing people to decide in which country they want to go, forcing them to make their asylum case in the country they entered the European Union. In Germany, the refugee protest movement found its sadly beginning point around 2 years ago when Mohammed, a refugee from Iran, killed himself in a camp in Würzburg. He couldn't stand any longer the isolation and the deprivation of basic human rights. After his death, a group of activists started marching from Würzburg, a town in southern Germany, to the capital, Berlin. Why should I be afraid if Berlin is standing? Their demands are mostly freedom of movement, a right to stay, access to education, access to healthcare, and permission to work. When they reached Berlin, they didn't stop protesting. They couldn't. The German politics are still refusing to meet their demands. They occupied a public space, the so-called Oranienplatz, in the center of Berlin. At this place, they were staying now for 2 years. From there on, they could organize themselves, they could raise their voice, they could bring out their voice and make their demands. They were also organizing different protests. So there was one hunger strike in front of the Brandenburger Tor in the center of Berlin. There was a hunger strike in Munich. Also in Vienna and Amsterdam, refugee protest camps were taking place. And in this summer, a group of refugees started marching from Strasbourg to Brussels, 500 kilometers connecting the different European institutions. Around 1.5 years ago, activists from the Oranienplatz squatted the so-called Gerhard Hauptmann Schule. The building was empty for over 10 years and became like this home to over 300 refugees. In spring of this year, the Berlin district decided to evict the Oranienplatz. Before the eviction, they promised to the people being active on the place that they would get a right to stay for 6 months at least. That they would take over the responsibility of their asylum cases, that they would give them access to German lessons and to the working market. None of this happened until now. In the opposite, right now around 10 activists are facing deportation. With eviction of the Oranienplatz, also the situation in the school got worse. There were rumors that they would also evict the school. So as of June of this year, the negotiation around the school stopped. Last Tuesday, around 1,000 police officers were surrounding the building and entering the building. They were asking the inhabitants to move voluntarily from the place. It's really hard to talk about a voluntary move when police officers with machine guns are involved, so we would rather call it an eviction. Under the threat, around 150 people already left the building, but there are still around 60 people remaining in there. Some of them are on the rooftop. They are threatening to burn themselves or to jump in the case that the police goes on with the eviction. The eviction now is already 1 week going on. There's a very big police presence in the neighborhood and nobody is allowed to enter. Die EU-Migrationspolitik wird restriktiver, der Protest dagegen lauter. In Deutschland begann der Protest vor 2 Jahren, als sich ein iranischer Geflüchteter in einer Sammelunterkunft in Würzburg umbrachte, weil er die Isolation und die unmenschliche Behandlung nicht mehr ausgehalten hat. Nach seinem Tod startete eine Gruppe den Protestmarsch von Würzburg nach Berlin. Die Forderungen waren Bewegungsfreiheit, Zugang zu Bildung und zu Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit zu arbeiten. In Berlin wurde der Protest weitergeführt und der Oranienplatz besetzt. 2 Jahre blieben die Protestierenden dort und verschiedene Aktionen wurden in Berlin, aber auch in anderen Städten wie München oder Amsterdam organisiert. Außerdem wurde die Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg besetzt, die seit 10 Jahren leer steht und nun für 300 Geflüchtete eine Unterkunft bot. Im Frühjahr dieses Jahres entschied die Berliner Regierung, den Oranienplatz zu räumen, sicherte den Flüchtlingen jedoch ein 6-monatiges Bleiberecht zu und weitere Forderungen von ihnen wollten sie erfüllen. Nichts davon geschah. Auch die besetzte Schule sollte geräumt werden. Die meisten der Besetzerinnen und Besetzern verließen sie, aber einige blieben und drohten damit, vom Dach zu springen oder sich anzuzünden. Freedom, freedom, freedom of movement, freedom! Freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement now. Freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement now. Lift on done. Standing by my side, why should I be afraid? Why should I be afraid? If we might. Standing by my side, why should I be afraid? Why should I be afraid? Freedom, freedom of movement, freedom, freedom, freedom of movement. Letzte Woche war die Situation um die besetzte Schule in Berlin-Kreuzberg sehr emotional und drohte zu eskalieren. Vor wenigen Tagen gab es zwischen den Besetzerinnen und der Regierung jedoch einen Kompromiss. Die Räumung der Schule durch die Polizei ist vom Tisch. Die Flüchtlinge unterschrieben am Mittwochabend eine Vereinbarung mit dem Bezirk. Der Kompromiss sieht vor, dass die rund 40 Geflüchteten in einem abgegrenzten Bereich im dritten Obergeschoss der Schule bleiben dürfen. Voraussetzung sei aber, dass sie gemeinsam mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen Nachzug weiterer Flüchtlinge verhindern. Die Anwältin Berenice Böhlo, die auf Aufenthaltsrecht spezialisiert ist und für die Geflüchteten bei den Verhandlungen in Kreuzberg dabei war, sagte gegenüber der Taz, Zitat: "Diese Einigung ist ein erster Schritt, aber sie ist eindeutig unter Druck entstanden. Das Zeitmanagement war katastrophal. Es wurden vom Bezirk oder der Polizei ständig neue Ultimaten gesetzt. Zudem standen die Flüchtlinge bei den Verhandlungen unter dem Druck einer drohenden Räumung." Zitat Ende. Auch im Süden Deutschlands kam es in den letzten Tagen zu Protesten. So wurde in Nürnberg am Donnerstag das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besetzt. Gefordert wurde unter anderem die Anerkennung ihrer Asylanträge. Die 80 Besetzerinnen und Besetzer wurden am Freitag geräumt. Gleichzeitig hatte der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition am Donnerstag die Verschärfung des Asylrechts beschlossen. Künftig gelten Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien als sichere Herkunftsländer. Asylbewerber aus diesen Staaten können damit schneller in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Die reale Diskriminierung von Roma und Homosexuellen in diesen Ländern wird damit allerdings total ignoriert. Gegen die Flüchtlingspolitik der EU liefen in den letzten Wochen rund 100 Menschen in einem sechswöchigen Protestmarsch nach Brüssel, wo Ende Juni der EU-Gipfel über Migrationspolitik stattfand. Informationen zum Marsch und der Aktionswoche in Brüssel gibt es nach einer nächsten Musik. Diese kommt, wie auch die eben gehörte, von Anti-National Embassy, einer Band aus dem Umfeld der besetzten Schule in Berlin-Kreuzberg, die beim Protestmarsch dabei war. Do you really know how it feels to flee from your country, seeking for security? Do you really know what it means to be a refugee in Germany? It means discrimination, segregation, fear of deportation, isolation, discrimination, segregation, fear of deportation, isolation, discrimination, segregation, fear of deportation, isolation. Hey, come on, take closer, cause I don't wanna fight. Against this racist laws they made to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight. Against this racist laws they made to divide us. Cause we are one, we are one, we are one. We are one. It doesn't matter where we are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Where the cacao is coming from. It's cacao. Where the coffee is coming from. Where the platinum is coming from. Tell me! And where the weapons are coming from. Come on! All these things can trouble free. Where is the freedom of movement for refugees? All these things can trouble free. Where is the freedom of movement for refugees? All these things can trouble free. Where is the freedom of movement for refugees? Hey, come on, take closer, cause I don't wanna fight. Raise your fist and fight against this racist laws they made to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws they made to divide us. Cause we are one, we are one. Because we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Because we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Hey, come on, take your Zango Salon. Wanna fight alone? Hey. Racist laws are made to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws are made to divide us. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Wir hören nun ein Interview mit Nagi, der bei dem Marsch für die Freiheit dabei war. Uli sprach mit ihm am 13. Juni über den Protestmarsch und die Situation von Geflüchteten in Europa. Kannst du uns und mir erzählen, wer du bist, wo du herkommst, also dich einfach kurz mal vorstellen? Okay, I am Nagi Kuku. Mein Name ist Nagi Kuku. Ich komme aus dem Sudan. Aber jetzt lebe ich in Amsterdam zusammen mit einer Gruppe anderer Flüchtlinge. Gerade leben wir auf der Straße, ohne alles. Wir leben in einem Gebäude ähnlich wie ein besetztes Haus. Es gibt nur Essen und es ist auch nur ein kleiner Unterschlupf, ohne alles. Und ich laufe bei dem Protestmarsch mit. Und du bist von Anfang an beim Protestmarsch dabei? Ja. Wie viele Kilometer bist du denn jetzt mit den anderen schon gelaufen? Bis jetzt so circa 280 oder 300 Kilometer. Das sind ja eine Menge Kilometer. Tun denn deine Füße weh? Ja, aber für mich... Ja, ich bin manchmal müde. Aber wir haben für diesen Marsch ein großes Ziel vor Augen. Wir müssen eine Lösung finden für die Probleme der Flüchtlinge. Deswegen laufen wir. Und obwohl es nicht leicht ist, versuchen wir, den Protestmarsch zu Ende zu laufen. Okay, kannst du mir erklären, wer an diesem Marsch teilnimmt? Wie kann ich mir diese Gruppe vorstellen? Ja, bevor es losging, haben wir eine Vorbereitungsgruppe gebildet, in der ich auch Mitglied bin. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Bewegungsfreiheit beim Überqueren der Grenzen ausüben und wie wir mit den Leuten auf der Straße in den Städten ins Gespräch kommen können. Die praktische Umsetzung funktioniert nicht genauso wie geplant, aber jetzt denke ich, dass wir trotzdem mit den Leuten auf der Straße gut ins Gespräch kommen. Und das Überqueren der Grenzen lief gewaltfrei ab und hat keine Probleme bereitet. Wir bekommen auch viel Unterstützung, auch von den Leuten auf der Straße. Wir machen auch viele Sachen während des Marsches, wie Musik, Theater oder Tanz. Wir haben von Anfang an bis jetzt guten Kontakt zu den Leuten auf der Straße gehabt. Und wie reagieren die Verantwortlichen, besonders die Politikerinnen und Politiker oder vielleicht auch die Medien auf euch und den Marsch? Weißt du davon, ob sie in irgendeiner Form ihre Standpunkte ändern oder sagen, wir wollen mit euch reden oder ähnliches? Ja, das Ziel des Protestmarsches ist politisches Handeln. Wir müssen aber auch mit den Politikerinnen reden und die Unterstützung der Leute bekommen. Weil die Leute, die EU-Bürgerinnen, die haben Rechte. Sie haben Rechte, Entscheidungen zu ändern. Und sie haben auch das Recht, ihre Augen gegenüber den Problemen von Flüchtlingen zu öffnen. Weißt du, es ist nicht nur die Angelegenheit von Politikerinnen in Europa. Wir sind viele Menschen mit vielen Erfahrungen, wie ich. Ich kam vor 2,5 Jahren nach Europa. Ich habe eine gute Bildung in meinem Land genossen. Ich habe einen Masterabschluss in Politik, Political Affairs. Und ich weiß über Politik Bescheid, genauso wie viele andere Flüchtlinge und Unterstützerinnen auch. Wenn wir uns im Plenum treffen, überlegen wir, wie wir mit den Politikerinnen umgehen können. Und es ist auch nicht einfach für uns, die Grenzen zu überqueren, weil auch Leute mitlaufen, die keine Papiere haben. Und wir müssen eben auch darüber reden, wie wir mit Politikern umgehen können, weil das politische Aktionen und Handlungen sind. Wie könnt ihr für die Sicherheit für dich und die anderen Flüchtlinge sorgen, wenn ihr zum Beispiel die Grenzen überquert oder ihr mit der Polizei in Kontakt kommt? Wie könnt ihr hier Sicherheit garantieren? Okay, wir hatten einen Zwischenfall, der in Luxemburg passiert ist. Hier hat uns die Polizei attackiert und ist gewaltsam gegen uns vorgegangen. Außerdem wurden viele von uns auf der Polizeiwache festgehalten. Danach haben wir untereinander etwas wie eine Vereinbarung getroffen. Wenn die Polizei Leute von der Protestmarschgruppe festnimmt, dann werden wir alle zusammen in unseren Bus steigen, um diese Leute zu beschützen. Wenn diese Leute wieder frei sind, werden wir den Marsch fortsetzen. So waren wir auch in Luxemburg gegen die Polizei erfolgreich. We're gonna be free. After that, we walk the march, and also I think we get successful in Luxembourg against police, and also we talk about with politicians, and also we have. Und dann sprachen wir auch mit Politikerinnen. Und wir haben auch viele Anwälte und Zivilisten, die wissen, wie man mit Polizei und mit Politikerinnen umzugehen hat. Und ich denke auch, dass wir uns selbst kontrollieren, weil das ein friedlicher Protestmarsch ist, ohne Gewalt. Und als wir die Grenzen überquerten, wie zum Beispiel auf dem Weg nach Straßburg, von Deutschland nach Frankreich, nach Luxemburg und so weiter, das passierte vielleicht 5-mal, hier gab es keinerlei Probleme mit der Polizei. Und ich denke auch, dass die Polizei und die Politikerinnen wissen, dass wir Rechte haben und sie halten uns deswegen nicht auf oder nehmen uns fest oder so. Und wir haben auch einen großen Plan, wie wir die Sache in Brüssel angehen. Denn in Brüssel werden die Hauptaktionen stattfinden. Was sind denn deine persönlichen und individuellen Wünsche für die Zukunft, für deine Zukunft und für die Zukunft der Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU? Für mich, ich sehe mich jetzt in Europa als obdachlos, als heimatlos. Ich kam aus meinem Land, ich flüchtete aus meinem Land, weil es da viele Probleme bezüglich der Menschenrechte und des Krieges gab. Die Menschenrechtssituation dort ist sehr schlecht. Und das, obwohl der Präsident vom Internationalen Strafgerichtshof unter anderem wegen Völkermord angeklagt wurde. In meinem Fall, als ich nach Europa kam, habe ich alles verloren. Ich lebe jetzt auf der Straße ohne irgendetwas, ohne Unterkunft, ohne Bildung. Ich habe nur die eine Möglichkeit, nämlich dagegen anzukämpfen. In den Niederlanden bin ich Menschenrechtsaktivist. Ich kämpfe und fordere unsere Rechte ein. Und ich glaube, dass der richtige Gedanke ist, mit den Politikern zusammen etwas zu unternehmen, gegen Frontex und Dublin, weil das menschenunwürdig ist. Against Frontex, against this is Dublin, because I think this is not human being, this is not respect. And also people in Europe, you know Europe. Und in Europa werden viele Vereinbarungen unterzeichnet, die die Menschenrechte schützen sollen. Menschenleben sind nicht wie Fußballspielen oder irgendein anderer Sport. Menschen flüchten aus ihren Ländern, dann brauchen sie Hilfe und Unterschlupf. Wenn sie das nicht bekommen, ist es so, als würde man sie töten. Und dagegen kämpfe ich an. Und in meinem speziellen Fall kämpfe ich für meine Rechte. Me personally, I fight against that, and also in my special case, I fight from my rights. Wir sehen also, dass noch viele Dinge geändert werden müssen in der EU-Politik. Ich wünsche dir und den anderen alles Gute für den Protestmarsch. Wir werden in Kontakt bleiben und weiterhin über den Marsch und eure Aktionen sprechen. Aber jetzt an diesem Punkt möchte ich mich erstmal bei dir für das Interview bedanken. Wish you the best. You're welcome and also thank you for nichts zu danken. Wir danken euch für eure Hilfe. Wir brauchen nämlich die Medien, um über die Dinge zu sprechen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir sind eins. Es gibt kein Europa oder Afrika oder Asien. Unterstützt und helft euch gegenseitig und unterstützt und helft auch uns. Vielen Dank. Nichts zu danken. Bye bye. Soweit Nagi, ein Teilnehmer des Protestmarsches Freedom Not Frontex, der 6 Wochen durch Europa zog, um gegen die Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU zu demonstrieren. Ihr hört Radio Frei mit dem projektbegleitenden Magazin zum EID. Nach der nächsten Musik geht es weiter zu dem Protestmarsch nach Brüssel. يشترق دق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق شق شق شق يشترق دق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق حكمنا هملا سيبانك ملا زوالي هبل والرئيس ليبلا يعلا تقولنا يخافوا ربي معبود الكل طلعوا منافقين علوه بلا شباب كرز يحب يشق الحدود مادام حكموا البلاد كومي كاتبي شوفر هود يحبوا يكبسونا يعيشونا في اللبود والشعب ساكت والكانيش بالكف يقول شق شق شق يشترق طق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق شق شق شق يشترق طق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق كان ملل كان قلق قلب فايض يتفلك كان تحيير كان رقيس كان الحجر كان الفيس التنابير وتبندير ترتي سقسي عليك الخير كان حرام كان حلال اللي جاكت لم تشال كان الحيس بالعناق كان الغدر والنفاق جعلوا ولعب وراق ورتوا وقت عرزاق كان الثالث يسيح يقول ما يقدروا كان المذلول حكموا نسيبا نجمل برغوف بق والبلاد شق شق شق شق يشترق طق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق شق شق شق يشترق طق سوالي سوفري والبلاد بق بق بق Das war Musik von Kafun, Musik aus Tunesien, die nach den Revolutionen des sogenannten arabischen Frühlings sehr populär geworden ist. Wir hörten eben das Interview mit Nagi, jetzt spricht Riyad Ben Ammar. Mit ihm hat Uli gesprochen einige Tage später am 18. Juni. Auch er nahm an dem Protestmarsch teil. Hallo, schönen guten Tag. Hi, schönen Tag. Hi. Als wir das letzte Mal mit dir telefoniert haben, wart ihr gerade in Belgien unterwegs. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Wir sind jetzt in Nivelles. Das ist eine Station vor Brüssel. Eine Station heißt, wie viele Kilometer sind es noch bis Brüssel? Das könnte 30 Kilometer, 40 Kilometer sein. Okay, und was ist denn die letzten zwei Tage passiert? Wo wart ihr alles und was habt ihr erlebt? Die letzte Station, wir waren in Pontacel und was wir alle Schwierigkeiten jetzt gerade haben in Belgien, ist der Bürokratie hier und der Schlafplätze so ein bisschen. Wir waren vor zwei Monaten hier, um Bescheid zu sagen, dass wir nach Belgien kommen und dass wir Orte brauchen, wo wir schlafen können. Wir haben unsere eigene Infrastruktur. Wir brauchen nur einen Ort draußen oder drin, weil wir auch so Zelte dabei haben und wir sind flexibel. Aber die Schwierigkeit gibt es immer noch. Und deswegen zum Beispiel gestern Pontacel war, in der gleichen Tag haben wir einen Platz gekriegt. Und in Nivelles ist, wir haben keine Probleme gehabt, aber zum Beispiel morgen, wir haben noch eine Station vor Brüssel, aber gibt für uns keinen Ort. Und die Kommune, die reagieren nicht gut auf unsere Forderung und so weiter. Und mal sehen, wie wird das sein morgen in der Ort vor Brüssel. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wo habt ihr denn vorher immer geschlafen, beziehungsweise wie seid ihr an die Schlafplätze gekommen? Habt ihr einfach Leute gefragt, können wir eure Wiese benutzen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wissen Sie, wir haben nochmal, wie gesagt, vorher, dass wir vor zwei Monaten hier waren. Wir haben die Route besucht und wir haben dann uns mit der Kommune in Kontakt gekommen. Und die Reaktion von den meisten war negativ auf unsere Anfrage. Aber alles wir marschieren, wir waren an jedem Tag in den nächsten Ort, um zu sagen, hey, sowieso, wir kommen. Und wir sind 80 bis 90 Menschen und wir kommen sowieso. Und in den letzten Momenten finden die von uns irgendwie ein Sporthalle oder ein Feld oder so. Und das ist unsere Schwierigkeit in dieser Marsch. Aber das war nur in Belgien, ehrlich gesagt. Na, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr ja noch einen Schlafplatz findet. Du hast eben auch gesagt, ihr habt eure eigene Infrastruktur, ihr habt eigentlich auch eure Zelte. Jetzt seid ihr ja doch eine riesengroße Gruppe. Wie kann man sich denn jetzt vorstellen, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht? Wie organisiert ihr euch? Keine Ahnung, gibt es Pläne? Wann wird gegessen? Wird gemeinsam gegessen? Wie sieht so ein typischer Tag aus auf dem Protestmarsch? Okay, vorher, ich wollte nur sagen, wegen die Schlafplätze erstmal. Ich will nur sagen, dass niemand darf dieser Marsch stoppen. Ja, wir sind selbstbewusst unterwegs, wir sind friedlich unterwegs und deswegen, wir machen uns keine Sorgen, dass wir auch morgen einen Platz finden. Hm. Und wir sind selbstbewusst unterwegs. Und jetzt zu deiner Frage, wie sieht unser Tag aus? Ehrlich gesagt, wir sind gut organisiert, wir sind selbst organisiert, wir haben auch dahin gekriegt, dass wir die Infrastruktur war von unserer Seite ganz gut. Der Tag fängt an um 8 mit Frühstücken, dann gibt es kurze Plenum und es geht um Informationen zu geben über den Weg, wie viele Kilometer, wie das Wetter ist, wo der Ort, wo wir Mittagspause machen, um Essen. Das heißt, jeden Tag morgens, wir vorbereiten die Gruppe auf die Atmosphäre, die auf dem Weg uns erwartet. Und dann langsam, dann geht los, das heißt um 11, manchmal um 12. Ist nicht ganz einfach der Anfang, ein bisschen, aber irgendwie, wir laufen jeden Tag zwischen 15 und 25 Kilometer. Und bis jetzt gibt es keine Unfälle, bis jetzt, wir sind gut unterwegs. Die Reaktion von Menschen auf dem Weg ist Unterschied. Manche sind mit uns, manche sind auch keine Einverständnis von uns. Aber nochmal, ich wollte nur sagen, wir waren unterwegs im Herz von Europa. Und wir haben gemerkt, wie leer Europa ist. Wir sind unterwegs in Dörfer, wo niemand da, nur alte Leute. Europa, deswegen wir sind überzeugt mit unserer Kämpfe. Europa ist leer, Europa ist alt und Europa, die könnt auch von dieser jungen Leute, die unterwegs gerade ohne Papier, die Möglichkeit geben, hier zu leben, weil es genug. Und wir haben gemerkt auf unserem Weg, dass die Kühe sind mehr als Menschen. So, ja, weil wie reich Europa ist von Natur, von der Naturseite, wie grün ist, wie schön ist, wie genug für alle ist. Deswegen, wir verstehen nicht bis jetzt das Verhältnis von Europa. Ökonomisch auch für Zukunft. Wir können auch eine wichtige Teil spielen oder eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen, wir glauben drin, dass wir überzeugen können, Europa, für Freedom of Movement, für Stop the Kriminalisierung von Migranten, Stop the Kriminalisierung von Flüchtlingen. Gib uns die Möglichkeit, offen ein bisschen Tür, Stop der Abschiebung. Gib uns ein bisschen Hoffnung und Perspektive. Und das ist unsere Forderung. Diese Musik ist nach einem tunesischen traditionellen Lied. Es war auf dem Protestmarsch sehr beliebt, zum einen, weil viele tunesische Menschen dabei waren, aber auch wegen der arabischen Sprache, die eine dominante Sprache für den Marsch war. Zum Zeitpunkt des Gespräches mit Riad Ben Ammar, was wir eben gehört haben, befand sich der Protestmarsch kurz vor Brüssel. Dort war dann eine Aktionswoche geplant, die nochmal im Besonderen auf die Forderungen für Geflüchtete aufmerksam machen sollte. Im Nachhinein sprach Emir mit Inken über die Tage in Brüssel und die große Abschlussdemonstration des Protestmarsches. Ja, ich bin Inken. Ich bin seit ziemlich vielen Jahren bei der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten aktiv. Und den Marsch nach Brüssel, den habe ich in den ersten 10 Tagen begleitet. War also in Straßburg und bin dann auch die erste Woche mitgegangen und mitmarschiert und musste dann aber wieder zurück nach Hause. Und dann war einfach mein Wunsch natürlich sozusagen bei der großen Abschlussdemonstration und in Brüssel nochmal dabei zu sein und an einer Demo auch teilzunehmen. Dann bin ich eben am Donnerstag, also am Tag der Demonstration, morgens hingefahren und habe mich erstmal sehr gefreut, weil auf dem Campplatz ziemlich viele Leute waren. Und eben auch nicht nur die Leute, die marschiert waren, sondern dann auch Leute dazugekommen sind aus Italien, aus Belgien, aus Frankreich natürlich ganz, ganz viele neue Leute, die dazugekommen sind. Und ich muss sagen, die Demo war total schön. Die war sehr kraftvoll, sehr laut, mit ungefähr 1000 Leuten. Ich muss sagen, ich hätte der Demo noch mehr, nach so einem langen, anstrengenden Marsch, noch mehr Leute gewünscht. Aber es war trotzdem sehr ausdrucksstark. Und wir sind relativ nah dann an eine Polizeisperre gekommen, in der Nähe von da, wo die EU-Kommission getagt hat und die Innenminister eben getagt haben und über die EU-Migrationspolitik diskutiert haben. Und fand es aber wirklich, auch als ich die Redebeiträge später nochmal dann in übersetzter Form gesehen habe auf YouTube, eine sehr, sehr starke und eindrucksvolle Demonstration. Was dann auch ganz schön war, weil das am nächsten Tag gab es dann halt noch Workshops, wo Leute sich ausgetauscht haben, eben auch Leute aus verschiedenen Ländern. Und das war eben auch so meine Hoffnung an den Marsch und an die Aktion insgesamt, dass Leute, die zu Migrationspolitik arbeiten, selbstorganisierte Flüchtlinge aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenkommen und reden über die gemeinsamen Probleme, die wir haben mit der europäischen Migrationspolitik, eben mit Dublin, was man zu den Dublin-Abschiebungen machen kann, wie man Leute unterstützen kann, die davon betroffen sind. Es gab ein anderes Treffen von Familienangehörigen der im Mittelmeer Verschwundenen und der in Italien verschwundenen Leute, die ihre Kinder, Brüder, Cousins und so weiter suchen, die sich getroffen haben mit anderen, die eben so zum europäischen Grenzregime arbeiten, und noch ein weiterer Workshop zu Arbeit und Migrant Labor und prekärer Arbeit. Und ich glaube, diese Workshops waren ziemlich gut, einfach nochmal zum Schluss so zum Austausch zu kommen und sich ein bisschen Zeit zu nehmen und auch weiter zu vernetzen. Das fand ich eigentlich sowieso das Großartige an dem Marsch. In so einem Rahmen lernt man einfach unheimlich viele Leute kennen, weil man lange zusammen geht, und wenn die Sprachbarrieren nicht zu groß sind, dann ist das halt eine super Möglichkeit, Leute ganz gut kennenzulernen auch. Salut, papier! Auch Nadja war in Brüssel dabei. Mit ihr sprach Roman vor wenigen Tagen. Zunächst wollte er wissen, ob die Woche in Brüssel erfolgreich war und ob die Aktionen zu Aufmerksamkeit geführt haben. Schwer zu sagen. Also ich meine, Brüssel ist ein Kontext, der bestimmt ist von internationalen Institutionen, die natürlich die Priorität haben in dieser Stadt. Die Stadt lebt finanziell davon, die Medien leben finanziell davon. Deswegen war es schon teilweise echt schwierig, in dieser einen Woche die Medien auf lokaler und auf internationaler Basis zu erreichen. Kannst du uns die Woche in Brüssel kurz zusammenfassen? Was gab es für Aktionen und auch Reaktionen? Also das Ding ist, der Marsch für die Freiheit kam am 20.06. in Brüssel an. Wir haben dort unser Camp aufgeschlagen. Mit einer großen Demo sind wir da angekommen und wurden eigentlich gut willkommen geheißen, auch von der Nachbarschaft, wo unser Protestcamp war, nämlich Parc Maximilien. Das ist auch noch zufälligerweise neben der Ausländerbehörde gewesen. Wir hatten dann am nächsten Tag, am Samstag, dann am 21. unser erstes konstituierendes Plenum, wo wir so ein bisschen über die Aktionswoche dann auch mit dem Kollektiv aus Belgien gesprochen haben. Am Sonntag kamen dann die Kollektive, also die Sans-Papier-Movements von Frankreich und Italien an. Und natürlich, die ItalienerInnen hatten Probleme beim Grenzüberschritt von Italien in die Schweiz, dann weiter. Deswegen hatten wir da schon erst den ersten Repressionsfall. Und wir haben Protest gemacht und der Bus mit den anderen Geflüchteten aus Italien, der ist so lange ihrer Freundinnen wieder freigelassen wurde, halt dann auch stehen geblieben. Natürlich ist es so, dass die Bewegungen, die da zusammenkamen, auch unterschiedlichst organisiert waren und irgendwie auch unterschiedliche Selbstempfindungen, Selbstverständnisse hatten, was für Aktionsformen sie denn machen wollen würden. Deswegen war das auch so manchmal punktuell gemeinsam, manchmal aber auch eher Einzelgruppen haben dann ihre Aktionen gemacht aus den jeweiligen Landeskontexten. So kam es dazu, dass wir große Demonstrationen hatten zu den Botschaften, den relevanten, aus denen die Bewegungen gekommen sind. Wir hatten auch zum Gipfel eine große Demonstration mit über 1000 Teilnehmenden aus ganz Europa kollektiv. Dann waren wir aus das Kollektiv, also die Bewegung aus Deutschland, waren wir ein bisschen überfordert damit, dass in Berlin halt eben die Gerhard-Hauptmann-Schule geräumt wird und immer noch an der Räumung ist, sodass sich unsere Aktion auch ein bisschen darauf mehr bezogen hat, spontanerweise. Und wir haben uns dann mehr auf die deutsche Botschaft konzentriert. Die wurde dann auch am Mittwoch letzte Woche besetzt, um ein Zeichen zu setzen und die Forderungen der Geflüchteten noch dort heranzutragen. Die Woche endete dann mit der großen Demonstration gegen den Europäischen Ratsgipfel. Einige Menschen, die bei dem Protestmarsch mit dabei waren, leben ja auch in der Gerhard-Hauptmann-Schule oder lebten. Ja. Während eures Marsches wurde ja die Schule geräumt oder es wurde begonnen, die Schule zu räumen. Ja. Glaubst du, dass das gezielt dieser Zeitpunkt war? Ja. Also wir gehen ganz stark davon aus. Ne? Also es war halt genau in der Woche, wo wir halt noch ganz klar, ganz viele natürlich zu dem Brüssel-Aktionswoche kommen. Das ist ja dann auch so geschehen. Parallel dazu hatte ein Festival stattgefunden, was von vielen Menschen in Berlin irgendwie angezogen wird, nämlich die Fusion. Da gehen viele Unterstützerinnen auch hin. Beide Termine kamen dann auch genau in der Räumungswoche zusammen, also Aktion in Brüssel und Fusion, sodass wir schon davon ausgegangen sind, dass es daran liegt hauptsächlich. Noch ganz kurz zurück zum Protestmarsch. Ist deiner Meinung nach die Öffentlichkeit genug angesprochen worden durch euch? Nein, es hätte weitaus mehr sein können. Ich meine, es ist halt auch ein international, also ein europaweiter Protestmarsch gewesen, wo wir halt auch uns jeweils auf die lokalen Medienstrukturen irgendwie beziehen mussten. Und das war halt nicht so einfach. Es ist einfacher natürlich in Deutschland irgendwie Öffentlichkeit herzustellen oder im eigenen Kontext Öffentlichkeit herzustellen, als jetzt sich noch anderen Ländern und nationalen Medien da irgendwie zu erklären. Aber es hätte auch schlechter sein können. Es war mittelmäßig gut, sagen wir es mal so. Ist das jetzt nur die Auffassung der deutschen Delegation gewesen oder wie war es in anderen Ländern? Ich habe mich mit einem Kollegen in Frankreich unterhalten, in Arras, und dort ging das medial überhaupt nicht auf. Mhm. Es gibt die Menschen, die halt marschiert sind bis nach Brüssel. Und dann gibt es Kollektive, die eigentlich nur in Brüssel dazugekommen sind aufgrund der Entfernung und auch größerer Repression, weil der Status der von Papier ist nochmal anders gelegen als der von Asylsuchenden und so weiter und so fort. Von daher, also ich würde sagen, was den Marsch anbelangt, war das schon mittelmäßig gut. Und was die Aktionswoche anbelangt, führe ich so ein bisschen auch auf die Strukturen in Brüssel zurück, weil da halt einfach die Institutionen halt an erster Stelle sind. Wir sind auch selbst dann irgendwann zu dem International Press Agency gegangen, was sich neben der Kommission befindet, um wegen der Schule nochmal mit ein paar Medienakteuren zu reden. Und die waren halt alle komplett ausgebucht mit dem Ratsgipfel, ne? It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. I feel trust. No, no, no. Cause I feel home. Yes, I feel trust. Hey, cause I feel home. It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. I feel trust. Na na na na na no. Cause I feel home. Yes. I feel trust. Hey. Cause I feel home. Hey. International Embassy. International Embassy. International Embassy. International Embassy. What's up with deportation? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with the lager? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with the devil? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with resident flesh? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with the borders? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with the police? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with racism? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with the system? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. What's up with deportation? Kulu matamam. Halas, halas. Kulu matamam. It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. It's a pleasure to create something new with you. I feel trust. Na na na na na no. Cause I feel home. Yes, I feel trust. Cause I feel home. Informationen zum Protestmarsch und wie ihr vielleicht unterstützend mithelfen könnt, bekommt ihr auf der Seite freedomnotfrontex.noblogs.org. Zum Schluss der Sendung hören wir eine weitere Musik von International Embassy, einer Band, die in Berlin in der Schule, die von Flüchtlingen besetzt wurde, ihre eigene Musik spielt und während des Marsches als Unterstützung mit dabei war. Do you really know how it feels to flee from your country, seeking for security? Do you really know what it means to be a refugee in Germany? It means discrimination, segregation, fear of deportation, isolation, discrimination, segregation, fear of deportation, isolation, discrimination, segregation, fear of deportation, isolation. Hey, come on, you take closer, cause I don't wanna fight alone. If you are black or white, raise your fist and fight against the street. races cause they race to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws they made to divide us. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we if you are believe we are one, sing with me. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Where the cacao is coming from, where the coffee is coming from, where the platinum is coming from, tell me! And where the weapons are coming from. All these things can travel free. Where is the freedom of movement for refugees? Where is the freedom? All these things can travel free. Where is the freedom of movement for refugees? All these things can travel free. Where is the freedom of movement for refugees? Hey, come on, take your sacos. I don't wanna fight alone. I don't wanna fight alone. Hey, come on, take your sacos. I don't wanna fight alone. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws that made to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws that made to divide us. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Hey, come on, take closer, cause I don't wanna fight alone. Come on, closer. Hey, come on, take closer, cause I don't wanna fight alone. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws that made to divide us. If you are black or white, raise your fist and fight against this racist laws that made to divide us. Cause we are one, we are one, we are one. We are one. It doesn't matter. We are one. It doesn't matter where we come from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where you are coming from. Cause we are one, we are one, we are one. It doesn't matter where we are coming from. Ihr hörtet die Juli-Ausgabe des projektbegleitenden Magazins des Erfurter Interreligiösen Dialoges. In der letzten Stunde ging es um die aktuellen Geschehnisse und Aktionen gegen die europäische und deutsche Migration- und Asylpolitik sowie den Protestmarsch Freedom Not Frontex, der seit Mitte Mai für 6 Wochen unterwegs war von Straßburg nach Brüssel, um eben gegen die EU-Politik in diesem Bereich zu protestieren. Da die deutsche, aber auch die EU-Politik in der nächsten Zeit die Sanktionen oder die Bedingungen für Geflüchtete in Europa eher verstärken wird, wird es auch weiter zu Protesten kommen und wir als Radio Frei, als freies Radio werden das natürlich weiter medial für euch begleiten. Ab Montag könnt ihr die Beiträge dieser Sendung auf unserer Homepage dialog.radio-frei.de online nachhören. Oder ihr schaltet am Mittwoch 11 Uhr nochmal ein, dann wird diese Sendung hier auf Radio Frei wiederholt. Die nächste Ausgabe dieses Magazins gibt es dann am 3. August, 17 Uhr, auf gewohnter Frequenz. Bis dahin euch eine gute Zeit. Am Mikrofon war Marie und die sagt für heute Tschüss. Der Erfurter interreligiöse Dialog auf Radio Frei. Erfurtski međureligiosen Dialog na Radio Frei. Dialog den Nav Olande Lesser Radio Frei. Đối thoại liên tôn giáo Erfurt trên Radio Frei.